Herzlich willkommen beim Outcast, dem offiziellen Podcast von outnow.ch mit dem CRS und dem Mann. Folge 5 vom 27. Oktober 2013. Heute gibt es Achtung, fertig, WK. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. Jackass, Bad Grandpa und Ender's Game. Alles gut bei dir? Ja, so tipptopp. Bayern hat gewonnen, Federer hat verloren. Und schon recht neutral. Länger können schlafen, schauen oder mehr Film schauen? Länger können schlafen. Ja, weißt mit dem Alter. Weißt, ist man dann froh, wenn man schon eine Stunde mehr hat. Ja, ich bin nicht so ins Kino. Das war eine kleine mühsame Woche gesehen, habe ich gefunden. Ja, also bei zwei verstehe ich warum, bei meinen verstehe ich es nicht. Du bist ja ein totaler OV-Verfechter. Also OV, sonst geht man einfach nicht. Oder? Genau. Das ist so. Und das ist jetzt bei dem Film Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Du hast auch die deutsche Titel hast du ja dort erwähnt, jetzt im Intro. Und Jackass, Bad Grandpa, läuft auch nur auf Deutsch. Also keine, in der ganzen Schweiz findest du nirgendwo. Ah, du WK, den verstehst du nicht. Das genau, wieso bist du nicht 48 WK? Du bist ja OV in den Kinos. Das stimmt, aber... Ja, es ist einfach, ich finde den ersten Teil dermaßen debil und es ist einfach nicht mein Humor. Aber du hast gesehen? Ja, ja. Ja. Gesehen und gehasst und darum... Ist dein Joker jetzt... Habe ich jetzt gefunden, ja. Bad Grandpa, oder? Bad Grandpa, wenn wir mit dem anfangen? Ja, das ist, glaube ich... So ein bisschen leicht anfangen, ja. Oder wird dann immer schwer. Ja. Opa! Was? Das Ding geht nicht! Und was soll ich jetzt tun? Reparieren! Ich habe mich gerade mit einer Lady unterhalten. Ja, aber es geht nicht. Hast du Geld reingesteckt? Versuch's du mal. Ach. Versuch's mal, es funktioniert nicht. Oh Gott. Au. Nicht. Zack. Oh. Au. Jackass Presents Bad Grandpa, das ist, wie schon am Titel gehört man es ja, das ist der neueste Film von der Jackass-Macher. Jetzt in diesem Film gibt es weniger Stunts zum Anschauen, sondern es geht hauptsächlich zum Passanten verschrecken mit gewissen Daten, die sie machen. Also, der Film hat sogar eine Story, wo 5 Drehbuchautoren mitgeschrieben haben. Also, und zwar erzählt das die Geschichte vom 86 Jahre alten Irving Sisman, wo zusammen mit seinem Enkel, 8-jährig ist der, glaube ich, ein bisschen durch Amerika fährt. Also das Ziel ist, dass der alte Mann soll den kleinen Bub zu seinem Vater bringen, damit er einfach dort kann leben kann. Und halt auf dieser Reise kommen sie sich näher und so und machen viel Seich und machen dann Spass miteinander. Und eben der kleine Bub wächst dann am Alter ein richtiges Herz am Anfang, wo dann schnell möglich loswerden. Und ja. Aber hauptsächlich geht es in dem Film einfach darum, Seich zu machen und dann einfach Passanten, also echte Leute, mit versteckter Kamera nachher zu filmen, die Reaktionen dann. Aber wenn der Kleine eine dumme Schnur hat oder so, oder der Opa am Kleinen an der Unterhose zieht, dass dann die Leute sagen, oh mein Gott, das ist eine Kindesmisshandlung und das geht ja gar nicht überhaupt. Und so halt einfach da die Reaktionen dann einfach einzufangen. Der Film hat einfach ein Problem. Du weißt, dass es ein Fake ist. Also du siehst den Johnny Knoxville durch seine Maske durch und du weißt, es ist alles nur gespielt. Und in dem Fall funktioniert die Story überhaupt nicht. Also du nimmst es nicht irgendwie, ja, das ist jetzt der alte Mann und der kleine Bub und das richtig Herzen werden. Das ist eben nicht. Aber es ist so offensichtlich fake. Also aber all die Szenen, wo einfach nur die beiden im Auto siehst und miteinander schwätzen, ist irgendwie so, ja, das löst jetzt bei mir nichts aus. Ich weiss, ihr spielt nur. Darum funktioniert aber der Teil überhaupt nicht. Aber der Grund ist ja, warum die Leute in den Film hineingehen, sind meistens einfach die Stanzen, die Seich, was machen. Also es gibt dort ein paar lustige Beispiele und ein paar Beispiele, die einfach daneben sind. Also um es positiv zu nennen, will der Bub schnell möglich loswerden. Und ein Weg, wie er das bewerkstelligen kann, ist, dass er den kleinen Bub in ein Paket steckt und das er ihn auf die Post bringt. Und dann natürlich, wenn er dann das Paket abgibt, fängt der Bub drinnen an zu husten. Und dann halt einfach die nicht eingeweihten Leute bei diesem Lieferservice so, was ist da ist doch etwas gewesen und so. Und dann nachher der alte Mann so, nein, da ist nicht gewesen. Da ist nicht gewesen. So, ja, mal, da ist etwas drin und so. Ah, das ist eine Puppe, die redet so, das, wo sie vorher dran sind und so, das hat ausgelöst und so. Ah, okay, ja. Und dann irgendwann schwätzt dann der Bub und so, du, ich muss ins WC und so. Und dann nachher wieder ausrastet, jetzt kann ich doch nicht das Kind verschicken und so. Das ist lustig. Gegensatz mit so ein bisschen Furzhumor, so scheiß die Wand an, wortwörtlich, wo dann mit dem meinst, so, ja, ist jetzt mal gut. Für Jackass-Fans, die gehen den Film eh schauen. Es ist aber wirklich keine Stuntshow mehr. Es ist mehr eben das versteckte Kamera-Gimmick, das es einfach hauptsächlich braucht. Geschichte ist für die Füchse, wenn man weiss, dass es eh fake ist. Und am Schluss hat es dann noch eine kleine Hommage an Little Miss Sunshine. Es hat genau den gleichen Schluss wie Little Miss Sunshine. Also hat wieder einen Tanzauftritt, wo dann halt einfach der Bub dann, ja, der Abigail Breslin nachahmt. Von mir gibt es 3 Sterne für das. Aber es hat wirklich ein paar mega lustige Sachen. Es hat aber Sachen, die daneben sind und die Story funktioniert überhaupt nicht. Aber dort, wo ich gelacht habe, habe ich fest gelacht. Und wir gehen weiter zum Essen. Wolkig, mit Aussicht. Du bist ja Wahnsinnsfan vom ersten Teil. Ja, der ist riesig. Der ist riesig. Also ich habe glaube einfach in den richtigen Zeitpunkt geschaut. Ich bin irgendwie leid von diesen Disney-Filmen, von diesen kitschigen Disney-Filmen, wenn sie dann angefangen haben zu singen und so und alles fröhlich und Happy End und Prinz und so. Das hat sich dann irgendwann totgelaufen für mich. Und ich habe dann bin dann auf der Suche nach eher frecheren Film. Und dort hat einfach klar über Chance of Meatballs, wie der Film im Original heisst, hat bei mir einfach den richtigen Nerv gedrückt. Weil das war einfach ein Slapstick-Fest gewesen, wie zu besten Nacht der Kanone und Hotshots-Zeiten. Und ich habe ihn auch lässig gefunden. Und auch, also 3D war ja noch recht neu gewesen dort. Genau. Das war auch noch cool gewesen mit diesen Sachen, die eben runterregnen und so. Und er war ja noch vor Avatar gewesen. Es ist ein paar wenige Monate vor Avatar ins Kino gekommen. Und dann eben mit dem hat auch ein bisschen gekauft. Noch nicht so viel wie Avatar, aber es war wieder mal ein Film, der 3D eingesetzt hat, so gut eingesetzt hat. Ja, ich habe den auch toll gefunden und habe mich eigentlich auch gefreut auf den zweiten Teil, aber eben, er läuft leider noch auf Deutsch. Draußen mit dem Boot, nahen voll Gurken, grün und still. Die eine guckt sauer, die andere mag still. Die ist süß, liebt jetzt Liebelchen Perl. Bring Gurken bei, wie man angelt, bin ein verrückter Kerl. Warum rede ich mit einer Gurke? Kommt doch dran an. Ich kann jetzt ja nur beurteilen, was so storymäßig gegangen ist. Weil Humor, das wissen wir, das meiste funktioniert in einem Film mit dem Wortwitz. Also im Trailer hast du eine Szene gesehen, wo der Flint ruft, there's a leak in the boat. Also leak, L-E-A geschrieben, heisst, es hat ein Leck drin. Aber L-E-E-K ist ein Lauch. Und dann siehst du, er sagt eben, there's a leak in the boat. Und dann schwenkt die Kamera und dann siehst du einfach einen Lauch im Auto hocken. Also, der Lauch ist dann einfach dort drin. Und dann deutsch übersetzt, das Boot laucht. Was ist das Lauch? Das gibt's gar nicht. Was ist das? Leckt. Es leckt, ja. Aber das ist, dann müsste die Zunge drin sein, also von dem her. Ja, aber es geht nicht. Darum kann ich es aber nur von der Story her beurteilen. Und von dem war leider ein Rückschritt gewesen. Sie sind dann wieder zu den Standardbotschaften zurück, eben, dass die Kollegen, deine Freunde und Familie sind das Wichtigste auf dieser Welt und so. Man soll doch an denen Freude haben. Die Geschichte setzt ein, gerade nach dem Teil 1. Also die ganze Insel ist voller Essen und dann alle Bewohner von der Insel Swallow Falls werden dann in eine andere Großstadt verfrachtet für die Aufräumarbeiten. Und dann findet Flint seinen Mentor, der Chester Wee, sagt dann, ich tue aufräumen, kommt einfach wieder zurück, wenn wir aufgeräumt haben. Und dann entdeckt der Chester Wee, dass es auf der Insel hat es dann Food Animals gegeben, Foodimals, haben die genannt. Das klingt jetzt sehr lustig auf Schweizerdeutsch. Foodimals. Und ja, dann geht es dann einfach darum, dass die Foodimals aufgehalten werden müssen, weil eben am Flint seine Maschine, der funktioniert weiterhin und macht eben die Food Animals. Und es geht dann jetzt einfach darum, die Maschine jetzt endgültig zu zerstören. Ja, und mit dieser blöden Figur von einem Mentor vergeben zu viel, weil es hat gelangt, wenn einfach da die bekannten Figuren genommen hättest und einfach ein zweites Abenteuer mit denen gemacht hättest. Die neuen Figuren, aber der Professor, der Findergenie und der hat noch so einen blöden Primat, der überhaupt nicht lustig ist, in der deutschen Synchronfassung spricht von der Cindy von Marzahn. Also ich habe Gänsehaut negativ bekommen, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Kein gutes Zeichen. Also, und optisch und actionmässig so? Das ist lässig. Das sind Spezialisten wirklich noch vom Eis. Halt einfach, was Humor betrifft, ist aber schwierig zu einschätzen. Oder? Aber im Slapstick ist auch recht fest zurückgefahren worden. Also, sie haben wirklich versucht, jetzt mehr Geschichte zu erzählen mit Moral. Und die wird wirklich alle 5 Minuten den kleinen Kindern eintrichtern, dass es einfach nervig ist. Also, aber kein Prinz am Schluss. Es hat kein Prinz am Schluss. Nein, so schlimm ist es dann schon nicht. Aber es ist dann wieder so mehr das DreamWorks-Pixar-Zeug. Und eben nicht mehr so das Spezielle, das Anderssein, was ja wirklich Claudi, der erste Claudi wirklich war, weil er wirklich ein Slapstick-Vers war und dann haben auch die Erwachsenen haben sich kaputt gerölt. Das ist jetzt leider im 2er nicht so Fall. Es ist ein Rückschritt eigentlich für Sony Pictures Animations. So, fast das gleiche Fazit wie bei Jackass. Dort, wo ich gelacht habe, musste ich fest lachen, aber eben die Story ist für nichts. Gemacht ist es natürlich super. Natürlich nicht mit all den Feinheiten, die da die Pixar- und Dreamworks-Filme haben und so, aber das muss es auch nicht, weil das war eins auch schon gewesen. Aber man merkt halt schon, dass vom Humor-Level her, das, was wir slapstick-mäßig hatten, der Phil Lord und der Chris Miller, die den ersten gemacht haben, den ersten Film, und nachher weitergemacht haben mit 21 Jump Street, sind jetzt halt wirklich nicht mehr dabei gewesen. Schade, weitere Enttäuschung von diesem Kinojahr, aber ich bilde mir nochmal ein Urteil, wenn ich dann die englische Fassung dann noch gesehen habe. Das wird dann wahrscheinlich in einem halben Jahr oder so der Fall sein. Also würde ich gerne nochmal zurückkommen. Ich nehme an, dann hast du auch gesehen, wenn er dann auf Blu-ray rauskommt. Sternenmäßig gibt es auch wieder 3 Sterne. Es ist schön gemacht und so, aber so ist für mich. Weiter geht's nochmal mit Wortwitz auf Schweizerdeutsch. Achtung, fertig, WK. Ist sicher sauglatt, man los rein. Was meinen Sie? Bin ich tauglich? Ich habe ja schon so viele aufregende Geschichten gehört aus der RS und darum freue ich mich auf die ganze Kameradschaft und Intimität. Im Schlafsaal, in der Dusche, im Zelt. Mehrere von meinen Freunden haben auch bei der RS ihre Jungfräulichkeit verloren. Darum frage ich mich halt ehrlich gesagt auch, ob ich nicht... Gut, das langt. So, der Filmverweigerer ist nicht gegangen. Untauglich. Du bist untauglich für den Film. Untauglich für den Film. Das ist irgendwie... Ja. Irgendwie fast schon ein bisschen... Also der erste Teil ist ein bisschen wie... Eine deutsche Blödelkomödie, also, ja, aber ihr seid Schweizerdeutsch, ja. Irrsinnig erfolgreich gewesen, weil halt fast alle Leute, also jetzt nicht die, die da schwätzen, aber... mal in der RS, oder? Genau, ja. Die meisten haben da eben das Glück gehabt, da am Vaterland können zu dienen. Und darum, ja, sind dann viele haben das lustig gefunden, so Erinnerungen aufzuholen oder halt einfach das völlig Übertriebene. Umsetzen. Ja, und die verschiedenen natürlich Kantönlegeisten mit dem Dialekt und so. Und der Welschi und so. Der kiffende Walliser oder was auch immer. Ja, jetzt Sequel-Zeit, ist ein bisschen spät. Ja, 10 Jahre. Es sind genau 10 Jahre. Haben die jetzt gebraucht für das Sequel und von den alten Truppen sind eigentlich nur die Alten dabei. Also ein Marco Rima, ein Martin Rappold und ein Daniel Rohr. Also um was geht es in diesem Wiederholungskurs vom Schweizer Film? Es geht um den Alex, der geht an die Aushebung wie jeder junge Mann. Stellt sich dort ein bisschen anders an als jetzt Leute, die jetzt unbedingt möchten ins Militär gehen. Und er erreicht das Ziel, er wird für untauglich erklärt. Ein paar Jahre später ist er mit seiner Freundin Anna immer noch zusammen. Er wohnt in einer lärmigen Wohnung in Zürich. Aber jetzt ist das erste Kind unterwegs und darum heisst es jetzt, wir müssen aus dieser Wohnung raus, wir suchen eine neue Bleibe. Jetzt gibt es eine einfache Lösung für das Problem, und zwar Anna, ihren Vater, der Kommandant Reiker. Der ist eben militärisch recht weit oben und hat so ein schönes Häuschen auf dem Land. Jetzt aber Anna hat schon länger nicht mehr mit ihrem Vater geschwätzt, die haben irgendwie mal gekifelt und es ist schon lange nicht mehr gut, aber trotzdem gehen sie das Deko lieb anfragen. Und dann nachher beim Nachtessen und so kommt dann auch das Thema Militär zu Wort. Und dann fragt dann der Reiker und Alex, was hat er denn für den Dienstgrad? Und dann kommt dann als Antwort zurück, er ist Yoga-Lehrer, er ist untauglich, das geht nicht. Dann nachher der Papi sagt dann, Ja, ich will euch schon die Wohnung geben, also das Häuschen, aber als Bedingung kommt jetzt da der Yogi-Bär, wie es dann eben der Eike sagt, kommt jetzt zu ihm in WK. Dann geht dann einfach da der Militärdienst schweigen, ist dann im WK zum ersten Mal im Militär. Und dann während der 3 Wochen lernt er dann neue Leute kennen und dann hat es noch ein heisses Chick rum, wo in der Küche arbeitet und es gibt noch eine dramatische Schlussübung und ja, es ist eine Wiederholungsübung vom Eis. Und du hast dich geweigert und irgendwie, du bist den Kopf am Schütteln, als ich dir jetzt so die Story erzählt habe. Also das glaubst du mir noch nicht, nein. Nein. Also vielleicht kannst du mich jetzt noch überzeugen, dass es lustig ist und toll und gut gespielt und ein tolles Drehbuch hat. Also das Drehbuch, es ist halt schon recht nach dem Eis. Also wirklich, die Erfolgsformel ist nochmal genommen worden und jetzt einfach mit neuen Gesichtern umgesetzt, weil es hat, wie schon gesagt, es hat drei Gesichter aus dem Eis sind jetzt noch dabei. Darum, die ersten 10 Minuten von dem Film sind eigentlich gerade die besten. Weil der kommt mal in den WK, wieder in die damit er dann eben nur noch durch muss, schiesst zum ersten Mal mit dem Gewehr und so und schiesst wilde Gegend umeinander. Und das ist lustig. Der Martin Rappold hat ein paar ganz gute Auftritte. Ihn habe ich schon im ersten Teil lustig gefunden, als dauerfluchende Militärmensch Weiss. Ich weiß nicht, welchen Rang das haben, sonst sage ich jetzt einfach mal Militärmensch. Und dann, ja, wie er einfach da die Leute zusammenmeißen, das ist lustig. Man hört es ja selten richtig schweizdeutsch fluchen im Kino. Und da finde ich das immer noch etwas Spezielles und lustig. Also wenn man das Kopfdummy aus allen Boxen in Dolby Surround, Dolby Digital hörst, das ist natürlich noch immer etwas Spezielles. Ich finde das lustig. Sonst, ja, es ist wieder das Gleiche wie es heisst. Also wer es dort schon nicht lustig gefunden hat, finde ich es auch nicht lustig. Kantönli-Geist, was du angesprochen hast, spielt nicht mehr so eine Rolle. Du hast zwar auch einen Welschen, du hast so einen überordentlichen, du hast ein Muskelbrot, so die Standardfiguren. Ein Dicke, glaube ich, auch noch. Ein Dicke hat es auch noch, ja. Wo dann auch eine spezielle Szene hat, die im Trailer schon gesehen ist. Und, ja, sie machen es halt wie nach der Hollywood-Formel, was einmal funktioniert hat, wird es nochmal versuchen. Aber ich glaube, eben 10 Jahre später ist jetzt auch völlig bei den Jungen und so, ist jetzt nochmal ein bisschen anders, der Humor und alles. Also, das ist doch ein bisschen so American Pie-Zeit, oder? Und, ja, es ist ein bisschen da reingeht, ja. Vom Humor und ist jetzt her das nicht ein bisschen veraltet schon? Also, das muss das Publikum also entscheiden. Also, hat es jetzt modern gewirkt, der Film? Nein, überhaupt nicht. Aber ja, vielleicht hoffen sie darauf, dass die meisten Leute dann einfach den ersten Teil vergessen haben und dann eben da all die Parallelen dann nicht mehr sehen, also nicht mehr wissen. Das kann ich natürlich vorstellen, aber eben in so einem Film entscheidet letztendlich das Publikum. Und ich habe mir jetzt ein paar sagen lassen, ich habe mich ein bisschen umgelassen und die einen Kinovorstellungen sind voll gewesen. Also von dem her, es zieht, glaube ich, immer noch. Filmische Höchflüger ist es nicht. Es ist wirklich der gleiche doofe Humor. Du hast. Lass mich roten, du kommst wieder mit 3 Sternen hinterführen. Ja, ich komme wieder mit 3 Sternen, ja. Nicht nice. Ja, ich komme wieder, meine 3 Sterne sind jetzt auch da wieder. Aber es ist nichts Neues, es kannst ein paar Mal lachen. Die Figuren sind eigentlich sind sympathisch. Also du hast aber das 6er-Grüppli, wo zwar eben völlig Standardfiguren sind, aber irgendwie sind die noch sympathisch so zusammen. Und du hast eine dramatische Schlussübung, die ist super gemacht. Also, Teil 1 war ja noch so recht billig von der Produktion her gewesen. Und jetzt am 2. haben sie glaube auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gegeben, und man sieht es. Mit dem Oli Reiss haben sie auch einen erfahrenen Regisseur am Set gehabt, der dann auch wirklich die Action-Szene gut inszenieren kann. Und das hat er auch gut angebracht. Da hast du am Schluss auch noch schön übertriebenes gespieltes Pathos, wo ich mega Freude hatte. Du? Ich, ja. Ja, weißt du, wenn es übersteigert ist, wenn es lustig gemacht ist, dann ist es okay. Aber weißt du, wenn ernst gemeintes Pathos ist, dann. Ja, eben, das ist dann wieder zu viel. Das geht nicht. Aber wenn das Pathos ernst gemeint ist, dann geht es nicht. Wenn es humoristisch eingesetzt wird, ironisch, dann finde ich es lustig. Und das hat jetzt der aber gemacht. Habe ich eine super lustige Szene gefunden. Eben, 48 WK, 3 Sterne von mir. Fans sollen schauen, die anderen werden nicht bekehrt. Ich bin auch noch im Kino. Stell dir vor. Wenn ein Science-Fiction-Film kommt, dann bin ich dort. Ja. Und wenn dann noch der Han Solo persönlich mitmacht, dann bin ich. Freue mich sogar drauf. Oh. Ender's Game. Doing well. Top test scores in class. Highest battle room ratings. But you have a habit of upsetting your commander. I find it hard to respect someone just because they outrank me, sir. Puts you in a difficult position, doesn't it? Yes, sir. Wir sind in der Zukunft irgendwo, es hat einmal Krieg gegeben und irgendwelche Bugs. insektenmäßige Aliens haben die Welt überfallen und so. Und dann ist aber wieder gut. Aber die Leute und das Militär haben immer noch Angst, dass das wieder passiert. Und darum wollen sie jetzt vorbereiten auf eine weitere Invasion. Und für das müssen Kindersoldaten ausgebildet werden. Eins von diesen Kindern ist der Ender, gespielt von Asa Butterfield, der zu den Besten gehört, aber immer wieder ausgelacht wird. Und der Harrison Ford, seine Figur, irgendein Militärkopf, nimmt sich ihm an und tut ihn aber immer wieder ein bisschen ausschliessen und dass er lernt, kämpferisch sein und will einfach, dass der am Schluss die ganze Flotte kommandiert, die dann gegen die Teile soll kämpfen. Das ist die Story. Das ist etwa die Story und jetzt kommt der Film, gell? Nein, ich bin nicht begeistert. Also ich habe mich jetzt wirklich darauf gefreut und so und jetzt wird mir so eins am Ring geben mit dem Film und beleidigend schlecht, dass man einfach nur noch, ja, ich finde meine Hände gar nicht mehr, so weit habe ich sie verworfen. Ja. Du übertreibst. Nein. Gnadenlos, du übertreibst. Ich übertreibe überhaupt nicht. Ender's Game ist schlechter als World War Z. Nein. Also ich finde World War Z gut, aber... Kennst du noch Wing Commander mit Freddie Prinze Jr.? Ja, und Matthew also Lillard. Seitdem hat es keine so schlechten Science-Fiction-Filme gegeben. Komm, du übertreibst. Wing Commander war noch schlecht gemacht. Ender's Game ist gut gemacht. Ist gut. Null. Mal. Ja, aber es ist schon gut gemacht, wir haben ja fast nichts. Ich lade dich jetzt mal fluchen. Nein, es fängt ja an mit dieser Action-Sequenz und so, Krieg und so. Mhm. Woo, super. Und dann siehst du die nachher noch viermal, weil sie kein Budget hatten für noch ein bisschen mehr Action. Und dann ist es erstmal so, dass du die das ist irgendwie das Abenteuer von dem Rackham, das erinnert wieder an Tim und Struppi, von dem Rackham, wo du irgendwie das grosse Mutterschiff killt und so, super toll. Das wird dann in der Schule immer wieder gezeigt und es wird genau so geschnitten gezeigt, wie es in der Anfangssequenz gezeigt worden ist. Ja und? Ja, hat das Filmteam das genommen und zusammengeschnitten aus verschiedenen Perspektiven und dann... Ja. Doch, nein, das hat mich schon mal aufgeregt. Diese furchtbare Schauspieler, also der Butterfield ist grausam. Nein. Am grausamsten ist der kleine... Ladino. Ja, sein böse Gegner. Und die Viola Davis und der Harrison Ford schläft auch leider auch fast ein. Und der Ben Kingsley mit Maori Tattoo. Nein, es ist einfach Stumpfsinn. Stumpfsinn. Okay. Für dich war Stumpfsinn. Okay, gut. Okay. Was für mich? Action hat es auch keine. Es blöde ein paar Trainingssequenzen. Ja, am Schluss, wo denkst, super sind. Wo jetzt geht es los, nichts. Wo, ja. die Trainingssequenzen. Ja, die Haley ist nicht schlecht. Finde ich sensationell gemacht. Aber es geht ja darum, die Ausbildung von diesen Kindersoldaten. Die werden aber rekrutiert auf der Erde und werden nachher ins All geschossen, um eben dort oben auf einer Raumstation, die nicht unähnlich wie Elysium aussieht, werden die dann eben ausgebildet für weitere Kämpfe. Wir wissen nicht, wie es Militär aussieht, aber mit so kann man sich das Militär vorstellen. Eben so, komm, also jetzt Punkt 6 Uhr morgen, alle aufstehen oder werden einfach geweckt und so aufstehen, so, Übung, jetzt, sofort und so. Und der ganze militärische Drill finde ich, habe ich schon bevor Metal Jacket interessant gefunden. Zum Verfolgen habe ich jetzt da auch interessant gefunden. Plus dann aber noch die Trainingssequenzen von mir aus, die dann eben in Schwerelosigkeit versuchen müssen, die gegnerischen Leute, also das gegnerische Team zu vernichten. Das hat dann mehrere Schulklassen dort oben und eben nur die Besten kommt dann irgendwie weiter. Und genau, und wir verfolgen einfach den Weg von dem Ender, wo dann halt wirklich der Außenseiter ist. Und dann eben, es ist eine typische Außenseiter-Story, wie er dann einfach immer besser wird und dann zum Schluss zum Anführer wird. Halt einfach die Origin-Story. Ich sehe nicht, wo dein Problem ist. Ich bin unterhalten worden, ich habe das interessant gefunden. Was, wo Hufflepuff gegen Gryffindor trainiert hat? Ja, das finde ich, das ganze Setting, eben der schwerelose Raum, wo nicht weißt, wo unten oder oben ist, oder links und rechts, und das finde ich mega faszinierend, eben dann mit einer Laser-Tag-Pistole, wie sie sich abschiessen und so. Habe ich fasziniert und huere gut gemacht gefunden. Ich habe nur ein Problem in dieser Sequenz, und zwar moralisch fragwürdig, dass eben da Kinder nehmen und eben so drillt werden und so hingebogen werden, damit so die Kämpfer werden. Und das habe ich alles moralisch schlimm gefunden, weil, ja, Kindersoldaten, es gibt es auf dieser Welt und sollte es da nicht auf cool gemacht werden. Ich habe dann eben so ein bisschen, immer so Gedanken gehabt, und er meint es ja nicht irgendwie satirisch, wie der Paul Verhoeven, weißt du, also Starship Troopers ist ja das beste Beispiel für so einen Film, wo eben so mega kitschig ist und so, ja, wir gehen in den Krieg, und ja, aber jetzt weiss man, es ist alles übersteigert, es ist wirklich Satire, und man kämpft jetzt da gegen Käferli, und es ist völlig hohl, aber hat dann aber die zweite Ebene, und die hat bei Ender's Game für mich lange Zeit gefehlt, und dann habe ich bin unterhalten worden, aber im Hinterkopf immer so, darf ich das gut finden? Nein, das darfst du nicht gut finden. Es ist ein Scheissfilm. Nein, nicht wegen dem, vom Technischen her, finde ich es aber sehr gut gemacht. Und eben auch dem Anderson Weg zu folgen, habe ich auch faszinierend gefunden. Dann, als ich Hailee Steinfeld getroffen haben, habe ich hohe Freude gehabt, weil ich finde die toll. Wenn man schnell meinen grössten Kritikpunkt anbringen will, ist Abigail Breslin, also die Schwester vom Ender, wo dann der Ender nochmal schnell auf die Erde runtergeht und sie dann trifft und so. Das ist völlig unglaubwürdig, hätte ich können ganz rausschneiden. Aber sonst, alles da, die Trainingssequenzen, es ist zwar nicht gerade nach Schema F, aber so gewisse Eckpunkte werden auch abdeckt. Aber du hast den Konkurrent, wo dann eben nachher einen Unfall gibt und so, und wie man dann mit dem zu Schlag kommt und so. Aber eben, die ganze Trainingssequenz habe ich sehr faszinierend gefunden. Ich habe dann einfach gedacht, wie geht es jetzt an dem Punkt weiter, wo das Training abgeschlossen ist? Gibt es denn jetzt da den grossen Kampf oder nicht? Oder wie geht es da weiter? Es gibt auch so einen Begriff beim Film und so, Show, Don't Tell. Und der Film hat einfach nichts gezeigt, sondern alles nur erzählt. Also ich habe nicht gesehen, wieso der Ender jetzt so toll ist und wieso der soll plötzlich ein Raumschiff kommandieren und fliegen. Kleine Montage in der Schule und so, aber der ist jetzt so plötzlich ein Supertalent. Und dass er so eine enge Beziehung zu der Schwester hat, habe ich auch nur gehört und nicht gespürt. Und dass die Baxen so böse sind und so, habe ich auch nicht gesehen. Es ist einfach bäh. Also jetzt in den letzten Punkt müssen wir auch in der Spoiler-Diskussion. Also wir machen nachher noch Spoiler. Und der Ben, nein, und der Ben Kingsley. Also, wenn ich noch etwas nicht von meiner Seite habe, bis jetzt ja fast nur gelobt, und außer ich habe auf Abigail Breslin die Hilflos habe ich eingehauen, da wurde sprechen, ja, wirkliche Schlacht gibt es in dieser Hinsicht nicht. Es gibt nicht. Es wird auf etwas hingeschafft die ganze Zeit. Wir warten lang. Aber ich habe das unterhaltsam. Ich warte jetzt noch. Ich habe die Warte unterhaltsam gefunden. Ich bin eigentlich selten gelangweilt in diesem Film. Von dem her verstehe ich jetzt dich nicht. Wieso hast du so fest die Hand vor sich verschlagen, dass du nichts mehr gesehen hast? Oder? Die Trainingssequenz hast du nicht lässig gefunden, wie sie da in dem schweren... Du, wir haben gerade Gravity gesehen, da kannst du mir nicht kommen mit so etwas. Also. Ja, ist jetzt also nicht viel schlechter umgesetzt. Das ist jetzt also nichts. Nein, das ist nichts schlechter. Grusig beleuchtet, der ganze Film ist einfach nur das Licht drauf und hell und sieht aus wie ein Fernsehfilm. Und ich habe vergessen, wer die Regie geführt hat, und dann im Abspann ist es gekommen und dann, alles klar. So bin ich es überhaupt schauen. Ah, oh, komm jetzt. Gavin Hood ist jetzt ein bisschen unrecht. Nein, Gavin Hood tue ich nicht unrecht. Er hat mit X-Men Origins Wolverine den schlechtesten Blockbuster von dem Jahr, was dann rausgekommen ist, gemacht. Schlechteste Superheldenfilm aller Zeiten. Ja, Catwoman ist lustig wenigstens. Nein, no. Catwoman ist ein Nullstern. Ja, aber das ist unterhaltsam. Und Wolverine ist einfach nur Hand verrühren. Wolverine hat Lee Schreiber. Jo. Das hat Catwoman nicht. Darum kann eben Catwoman nicht schlechter sein als Wolverine. Egal. Einfach, dem sollte man einfach mal das Handtuch wegnehmen, wenn er es nicht selber vorwirft. Du übertreibst. Aber es ist schön, dass wir mal wieder nicht gleicher Meinung sind, oder? Ja. Aber ich verstehe nicht, wieso du nicht unterhalten bist. Ich verstehe nicht, wie das jemand gut finden kann. Das verstand ich nicht. Ich kann es unterhalten, wieso? Aber halt einfach... Was? Die ganzen Trainingssequenzen? Das ist so schlecht. Nein, es ist gut. Es ist gut umgesetzt. Kinder sind so. Ja. Kinder reagieren impulsiv und machen Fehler und halt einfach da, eben seinen ganzen Weg. Ich habe es faszinierend gefunden, ich bin unterhalten worden. Und mit dem Zückerli, hey, und du Steinfeld. Und er ist voll der Anakin, mit seinem Hass und so. Wird immer gerade plötzlich hässig und schlägt rein. Und da ist etwas Gutes und... Zu dem Punkt, Spoilers, aber... Also machen wir schnell Sternchen und dann gehen wir die Spoilers. Ich gebe 4 Sterne. Ja. Ich gebe 4 Sterne. Ich begründe, kommt in den Spoilers. Also, ich gebe einen Stern und sage ihn in die Hälfte. Halber Stern, Ender's Game. Ja, grossen Bogen drum herum machen. Nein, gehen schauen. Nein. Gehen schauen, dann können den Rest streiten. Gibt doch nichts Schönes, als über Film streiten. Also, gut, schnell für nächste Woche, bevor wir das aus Spoilers kommen. Muss man noch sagen, auf Blu-ray kommt Olympus Has Fallen raus. Kaufen. Wow! Der Besser von diesen Waisenhaus-Terrorismus-Dinger. Und im Kino kommt Thor 2. Woo! The Dark Kingdom. Oder The Dark World. Nein. The Dark World ist, glaube ich, der Englisch Titel. Ist der Englisch Titel. The Dark Kingdom ist der deutsche Titel. Ah, don't super. Ask why. Irgend so, yeah. Ja. Auch noch ins Kino kommt The Fifth Estate, der Wikileaks-Film mit dem Benedict Cumberbatch und Daniel Brühl. Und du bist ja Cumberbatch, oder? Woo! Ja, dann war es das gesehen. Die Enders Game dann schon gesehen haben. Oder sich den Kinobesuch die tun mir alle leid. Und, und die können sich nachher trösten, nachher können wir noch Spoiler. He? Oh, Entschuldigung, jetzt hat es gewackelt. Gewackelt. Also, dann wollen wir das nächste Mal verschissen. Spoilers! Genau, Spoilers zu Ende. Also, wie ist es das mit deiner Sternebewertung? Wieso gibt es die und wieso findest du die Käfer eine Bedrohung? Käfer sind ja nicht wirklich eine Bedrohung gewesen. Die haben ja einfach ein neues Land gesucht, um können weiterleben. Ihr Planet ist ja am Sterben gewesen. Oh, das haben wir noch nie gehört. Ja. Gell? Du, nur weil etwas schon vorkommt, du bist ein grosser Fan von John Carter. Also, mit dir diskutiere ich über so Sachen. Jetzt haben wir tendenziell nicht. Das muss auch gut umgesetzt sein. Ja, schön. Ja. Genau, also die Viecher sind gar nicht so böse, wie man meint. Meine vier Sterne wurde einfach so begründet, dass ich habe es vorher erwähnt, ich bin unterhalten worden, aber im Hinterkopf war immer so ein bisschen das moralisch fragwürdig gewesen. So mit eben Kindersoldaten, und das ist eigentlich falsch, was ich da sehe, und darf ich das überhaupt gut finden. Jetzt hat es einfach am Schluss einen Twist, und zwar die Kinder werden verarscht. Die spielen, du hast das Gefühl, die sind in so einer Simulation, und spielen jetzt einfach da das Szenario durch, dass eben jetzt, da kommt jetzt ein grosser Käferangriff, und was muss man jetzt, bevor überhaupt der da kommt, muss man dann gerade vor dem Heimplanet von diesen Käfern, muss man da die Bedrohung auslöschen. Also im Idealfall gerade den ganzen Planet kaputt machen. Und dann gibt es ein paar Testläufe und so. Und dann hat es geheißen, also jetzt ist dann der Abschlussmatch. Das ist wirklich an dem wieder entschieden und so, ob wir dann wirklich in den Kampf gehen. Und wie sich dann nachher am Schluss herausstellt, und das ist jetzt wirklich der grösste Spoiler, also die jetzt wirklich noch zuhören und den Film noch nicht gesehen haben, ist gestellt ab, stellt sich dann einfach aus, dass es der Abschlusstest ist live gewesen. Also die haben wirklich Drohnen gesteuert oder Menschen, die vielleicht drin sind und haben gegen Käfer gekämpft und so. Das hat wirklich stattgefunden. Und sie haben gemeint, sie sind am Spiele machen, haben das gespielt. Die haben nicht gedacht, so, ja, jetzt schicken wir da viele Menschen in den Tod und töten ganze Rassen und so. Sondern das ist nur ein Spiel. Und den Twist habe ich hure fies gefunden. Plus halt einfach... Der steht ja auf dem Poster. Der steht auf dem Poster, wenn man das nicht weiß, ist das eigentlich schnell interessant. Aber auf dem Poster muss man vielleicht sagen, steht Ender's Game und dann unten dran in kleiner Schrift It's not a game. Ist irgendwie so, hä? Say what? Aber eben, wenn man dann den Twist am Schluss sieht, dann weiß man ja, was gemeint ist. Darum eben, die Kinder werden manipuliert und wie dann der Ender reagiert, dass er dann einfach völlig schockiert ist und so. Er hat eine ganze Rasse ausgelöscht. Wie er dann darauf reagiert, finde ich dann, der Film hat dann sich auf seine vier Sterne gerettet. Also, es ist alles moralisch fragwürdig, klar. Aber mit dem Schlusstwist zeigen es nicht irgendwie so das Kind, das dann einfach so nur noch Befehl befolgt und so. Das wäre dann ein bisschen gar düster gewesen. Und dann hätte ja der Plan funktioniert von diesen Oberen, unter anderem Harrison Ford und Ben Kingsley. Sondern das Kind ist nachher völlig schockiert gewesen und ist dann, ja... Es musste zum Mann werden, aber zu welchem Preis? Und du meinst das dann auch sehr interessant gefunden. Was meinst du zum Schlusstwist? Ja, ist okay. Also von der Story her, aber... Ja, es bringt halt auch mit sich, dass man einfach wirklich nie irgendwie... Ja, wir haben zwar die Schlacht gesehen, aber sie hat auch nie ausgesehen wie eine Schlacht, sondern eben wie ein Spiel. Und es ist... Er opfert die Schlacht für einen Twist. Das finde ich eigentlich mutig. Das muss man eigentlich honorieren für so einen grossen Blockbuster. Dass er kein visuell nichts zu bieten hat. Was? Eine ganze Trainingssequenz? Ja, siehst du ja drei? Mit deiner Trainingssequenz. Die sind wirklich aber toll. Die sind wirklich toll. Und dann da geht sich bei der Königin und eben das Computerspiel und die Königin und Entschuldigung und nein. Das ist Prometheus Andy. Halt, am Schluss gehen wir halt mit etwas. Ja. Das ist Prometheus, sorry. Ja, aber Prometheus ist halt ein Meisterwerk. Und, ja, und da hat der Gavin Hood hat irgendwie sein Hood vom Pullover irgendwie hinter der Kamera über den Augen gehabt. Ich habe ein bisschen und dann haben die vorne etwas gemacht. Ich habe immer noch kein gutes Argument gehört für die 0,5. Wieso hast du kein Argument gehört? Ich habe nur gehört, du hast die Hände verrührt. Hast du keinen so Film, der dich einfach alles aufregt? Einfach, ja, aber die sind von Friedberg und Seltzer. Einfach schlechte Dialoge, schlecht gespielt, nicht spannend, dumme Figuren. Ich habe das Setting, faszinierend gefunden, interessant. Du hast halt wirklich nicht dahinter gesehen, wie auch Kinder nicht. Du hast nicht gewusst, was gespielt wird. Bis zum Schluss, wo dann der Twist kam ist und der ist dann recht und das mit dem Reis und dem Müsli und die ganze, wie sie da in seine Empathie untersuchen und so. Das ist mir alles so Backfield Earth. Nein. Also, ich habe mich halt einfach gefreut. Du bist nie in den Film reingekommen, heisst das. Du hast am Anfang, in den ersten 5 Minuten, hast du die Hände verrührt und hast sie nicht mehr runtergebracht. Nein, in den ersten 5 Minuten, das war ja cool, gewesen, als das Schiff explodiert ist. Aber sobald sie es dann 3-mal gezeigt haben und nachher nichts mehr sollte es. Ich habe halt vom Trailer, ich bin halt, ja, Raumschlachten-Fan. Okay. Und ich bin halt mit der Erwartung reingegangen, weil das im Trailer so gekommen ist. Da gibt es dann so ein bisschen, ja, wieder mal so ein bisschen... Ich muss halt sagen, Star Wars-mäßige Schlachten und Sachen und cool und so. Aber um das geht es ja letztendlich gar nicht. Eben. Es geht ja einfach um die Manipulation von diesen Kindern. Ja, ja, es geht, aber es ist einfach nicht... Ja, ich bin einfach enttäuscht gewesen. Okay, gut. Dann eben, man kann einfach so enttäuscht sein. Man kann ja einfach hässlich sein und ein Zeichen. Und dann, wenn man es vielleicht mal nochmal schaut und weiss, was es ist, dann geht man vielleicht auf 2 Sterne rauf. Aber mehr nicht, weil es mir auch okay, also von der Machart nicht... In dem Fall sind es einfach falsche Erwartungen gemixt mit einfach noch... Mit hässig. Und mit gefällt mir nicht. Ich finde es schlecht. Es hat überhaupt nicht angesprochen. Nein. Und also gar nicht. Nein. Alles Mist. Alles Mist. Okay, gut. Ich habe mich gar nicht gefreut, würde ich das sagen. Ich bin neutral an den Film angegangen. Ich habe mich nicht speziell gefreut, ich habe mich nicht speziell aufgeregt. Ich dachte, ja, wieder mal so einen Science-Fiction-Film. Und ich habe eben mit dieser mutigen Entscheidung, wir opfern eine Schlussschlacht, eine richtige Schlussschlacht gegen einen Twist. Also ich habe mich dann irgendwie gefragt, so, wie viele Minuten sind wir jetzt schon im Film hin und die sind jetzt am Abschlusstisch. Das heisst, nachher muss ja noch eine grosse Schlacht kommen, oder? Also nachher muss man die richtige Schlacht. Oder kommt die vielleicht erst in einer Fortsetzung und so. Und dann eben mit dem rausfindest, dass eben die Schlussschlacht ist dann wirklich die Schlacht gewesen. Habe ich mega mutig gefunden. Im Buch wird es wahrscheinlich auch so sein. Und ich finde es mutig, dass sie das dann umsetzen können. Weil, klar, viele Zuschauer werden sich verarscht fühlen nach dem Film. Und die dürfen sich verarscht fühlen, das ist okay. Ja, aber ich, für meinen Teil, ich muss sagen so, hey, mutig und so etwas muss ich honorieren. Darum, eben. Und ja, ich habe es gesagt, meine 4 Sterne kommen halt wirklich zustande durch die faszinierenden Sets, da das Trainingslager mit eben dem schwerelosen Raum. Ja, aber die Figuren, Heili Steinfeld. Toll gefunden. Furchtbar. Neutral. Furchtbar, da der Ben Key. Die wollen sich halt, alle wollen sich nicht in die Karten schauen lassen und da spielen auch alle recht neutral. Also eine grosse Sympathie und Empathie hast du eigentlich mit kaum eben mit dem Ender ja überhaupt nicht. Also, aber mit dem habe ich ja nicht, also den habe ich auch nicht gehasst. Das ist halt einfach so ein... Das ist ein Goof. Ja, es ist ein Goof. Es ist ein Unschuldiger, der dann eben zum Krieger geformt wird und dann am Schluss verarscht wird. Und seinen ganzen Weg habe ich faszinierend zum Schauen empfunden. Zum Beispiel Full Metal Jacket finde ich einen super Film. Die erste Hälfte, die zweite Hälfte bin ich nicht so ein Fan. Aber das habe ich eben auch ein bisschen so Full Metal Jacket erinnert. Und dann habe ich das lässig gefunden. Halt eben moralisch fragwürdig dann. Aber dann mit der Auflösung hat sich für mich das einigermaßen wieder... Ja, ist es wieder geradebogen geworden. Nein, ich finde es... Ich bin wirklich überrascht, dass ich den Film gut finde. Also ich habe das von Anfang an nicht gedacht. Ich habe gedacht, ja, da werden wir anders drüber streiten. Das wäre etwas für mich. Genau, da werden wir anders drüber streiten. Ich werde dann wieder kommen mit gewissen Argumenten und du sagst, du findest doch Science Fiction eh nicht gut und Star Wars ist für dich keine Religion und du kommst überhaupt nicht raus und so und gehst durch deine Actionfilme und Psycho-Thriller schauen. Und das ist jetzt genau umgekehrt, dass ich jetzt wieder den Science-Fiction-Film muss verteidigen, weil halt wirklich nicht ein normaler... Weil er nicht gut ist. Weil er nicht ein Science-Fiction-Film wie im Buche ist, sondern er wagt ein bisschen etwas. Und wie gesagt, ich honoriere das mit 4 Sternen.